Scheiß mal auf diese Punchlines jetzt, Alter. Das ist aus dem Herz, ich schwör's euch, Alter. Das ist Dudes. Ich schwör, das hier sind mehr als nur Worte, mehr als Gerede. Das ist der Weg, den ich gehe, der einzige Weg, den ich sehe. Ich schreib über das Leben, das ich lebe. Bring's auf den Punkt und das ist der Grund, warum ich stehe, wo ich stehe, ihr Ficker. Und ich mein's weder im Spaß noch bedrückt. Nein, ich bin weder auf Nase noch verrückt. Wenn ich sag, wir bringen den Pott zurück, du glaub mir, das ist ein hartes Stück Arbeit. Jeden Tag ein Stück Arbeit, doch fuck it. Ich ertrag mein Stück Arbeit, denn egal wie hart es ist, ich mag mein Stück Arbeit, denn es macht mich stolz, hier jetzt zu stehen und den Leuten im Pott das Gefühl von Erfolg wiederzugeben. Und ich geh auf die Bühne, seh in eure Augen, leb den Traum, an den 10 Millionen Leute glauben. Hör euch mitschreien, komm mit mir, hör jede Stimme von euch, jede Line, als kommt's von mir und no homo. Dies Gefühl ist wunderschön, ich wünschte die Jungs wie der Banger könnten uns jetzt sehen. Ich schwör's euch, ihr kriegt mich selbst Gott nicht weg. Das für alle meine Jungs hier, der Pott ist weg. Steht auf! Ihr seid mehr als nur Worte, das ist mehr als Musik. Das ist wie stolz stehend sterben im Krieg. Der Grund, warum ich nicht am Rad dreh. Der Grund, warum sich Deutschland fragt, warum die Jungs im Pott hier so abgehen. Ich weiß es nicht, wir sehen das alles hier ein bisschen anders. Für uns ist das, was ihr Rap nennt, mehr als Tangas. Fitten Hotpants, Baggy Jeans, Schmuck und Uhren. Ich heul die Worte auf Papier und seh euch Puppenhuren. Spür jede Kick in meinen Knochen, dies ist alles echt. Und wenn ihr behauptet, wir sind anders, habt ihr alle recht. Für euch ist dies alles nur Fun. Ich hab mehr Herz und mehr Seele als ihr alle zusammen. Ihr Stricher, ihr seid alt und aus. Ich hab Fans, die für mich killen würden, Dog. Und hab nicht mal ein Album raus. Und das Ganze drumherum ist mir nichts wert. Ich will nur rein und euch erleuchten wie ein Lichtschwert. Ohne Zweifel, wir sind Kings in dem Land. Wir sind rough wie die Straßen, ihr seid Pimps hier am Strand. Ich schwör's euch, ihr kriegt mich selbst Gott nicht weg. Das ist für alle meine Jungs hier, der Pott ist weg. Steht auf!